Deutschlandfunk Kultur Studio 9. In der Schweiz, in Davos, da tagt in der nächsten Woche das Weltwirtschaftsforum. Staatschefs und Konzernchefs beraten dort jedes Jahr informell über die Lage der Welt und traditionell eine Woche vor dem Treffen veröffentlicht das Forum den sogenannten Weltrisikobericht. Der Titel in diesem Jahr: Schlafwandelnd in die Katastrophe. Das klingt nicht vielversprechend. Georg Ehring hat den Bericht gelesen. Herr Ehring, welche Risiken stehen denn da ganz oben drin? Ja, die haben so eine Art Landschaftsbild gemacht für die großen Risiken, geordnet nach Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellen Folgen. Und bei den Risiken, wo beides besonders groß ist, stehen ganz oben extreme Wetterereignisse, Versagen im Kampf gegen den Klimawandel und die Anpassung daran, Naturkatastrophen, menschengemachte Umweltkatastrophen und auch Cyberattacken, Verlust von Biodiversität und Kollaps von Ökosystemen, also alles rund um den Klimawandel steht ganz oben. Und das hat einerseits als Ursache die Extremwetterereignisse im letzten Jahr, der Hitzesommer bei uns und ähnliche Ereignisse in vielen anderen Ländern. Wir erleben ja jetzt die Fortsetzung mit den Rekordmengen an Schnee in den Alpen. Neue Studien, das ist die Studie des Weltklimarats zum Thema Erreichbarkeit der Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Und vor allem, das betonen die Autoren dieses Berichts dann, der Wille zum Gegensteuern sei schwächer geworden. Das Paris-Abkommen wurde ja Ende 2015 abgeschlossen zum Kampf gegen den Klimawandel. Und danach ist das Thema aber wieder von der politischen Agenda nicht verschwunden, aber doch deutlich weiter nach hinten gerückt. Und das Pariser Abkommen war ja ein Auftrag, sozusagen die Anstrengungen zu erhöhen. Und das bleibt jetzt aus. Und deshalb sind halt diese Risiken, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, also auch der Meeresspiegelanstieg zum Beispiel, ganz oben auf der Agenda dieses Forums. Klimawandel, Wetter, das hat man erwarten können, dass das ein Risiko ist in diesem Jahr. Es steht im Bericht aber auch menschliche Risiken. Die gehören auch dazu. Welche sind das denn? Menschliche Risiken, das kann man zusammenfassen mit psychischen Problemen. Die moderne Gesellschaft fördert die Einsamkeit. Die Technologie spielt dabei eine zwiespältige Rolle. Die erleichtert zwar einerseits Kontakte, aber viele beschränken sich dann auf virtuelle Kontakte. Und das ist einer der Faktoren, die dazu beitragen, dass Depressionen, Angststörungen zunehmen, die Menschen immer mehr beeinträchtigen. Und das hat auch Folgen für die Gesellschaft. Wer isoliert ist, der setzt auch auf Abgrenzung, ist weniger fähig zur Kooperation. Und das ist ein Bild, das man dann auch für die Weltgesellschaft sozusagen spiegelbildlich wiederfindet, dass die Fähigkeit zur Kooperation, zur Lösung gemeinsamer Probleme abnimmt und auch die Bereitschaft dazu. Und das lässt viele Entscheidungsträger, die da befragt werden, pessimistisch werden. Und wenn dann im Titel sozusagen als Überschrift drinsteht, schlafwandelnd in die Katastrophe, dann kommt man zu dem Schluss, dass die Lage in der Welt insgesamt riskanter geworden ist. Ja, den Eindruck habe ich schon. Dieser Bericht richtet ja den Blick vor allem auf Risiken und nicht auf Chancen. Er heißt ja Weltrisikobericht. Aber er ist schon bemerkenswert pessimistisch. 9 von 10 Befragten sehen kurzfristig eine schlechtere Wirtschaftslage, mehr Konfrontation, zum Beispiel dadurch, dass die USA und China in der Handelspolitik auf Konfrontationskurs gehen und eben auch in der Handelspolitik weniger Willen, globale Probleme global zu lösen. Und sie führen dann weitere Risiken auf, Cyberattacken zum Beispiel, dass Datenströme gestört werden und dadurch Versorgungssysteme zusammenbrechen, biotechnologische Risiken, dass die Biotechnologie bietet immer mehr Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten zur Kontrolle, die hinken dann möglicherweise doch hinterher. Zusammenbruch der Wasserversorgung wird als ein großes Risiko angesehen und auch Kriege, wobei ein Krieg mit Massenvernichtungsmitteln zwar desaströse Folgen hätte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er eintritt, nicht so hoch bewertet wird. Aber insgesamt ergibt das ein ziemlich düsteres Bild der Welt. Ja, da kommt man am Ende zu diesem schönen, nicht schönen, aber doch bemerkenswerten Ausspruch: bemerkenswert pessimistisch. Georg Ehring über diesen Weltrisikobericht eine Woche vor dem Weltwirtschaftsforum.